Frage, was Sie dazu sagen. Seiner Kirschpracht, dann bin ich doch schön unterm Arm in den Achseln. Kein einziges Haar, Sie können gerne mal nachsehen. Und meine Brüste, wenn er das wüsste, ja. Ich trinke nur noch selten.